Bestätigt wurde die Bedeutung des Sumpfes von Cook für die weltweite Archäologie im Jahr 2008, als die UNESCO die gesamten bemerkenswerten 116 Hektar der Fundstätte zum Welterbe erklärte und sie damit zu einem Leuchtturm der prähistorischen Landwirtschaft machte. Die historische Agrarlandschaft von Cook ist deshalb von so großer Bedeutung, weil sie nicht nur alle unsere Vorstellungen von Zeit und Ort der Entstehung der Landwirtschaft in Frage stellt, sondern auch unsere Annahmen darüber, wie die ersten Bauerngesellschaften aussahen. Der Anbau von Bananen, Wurzeln und Zuckerrohr in Cook war nicht das schnelle Produkt eines einzigen Erfinders oder auch mehrerer. Er kam vielmehr durch einen langen Prozess zustande, der seinen Anfang nahm, als die ersten Menschen im westlichen Ozeanien die Wälder niederbrannten, um eine ergiebige Mischung von Nahrungsquellen zu erhalten. Dieses Prinzip erreichte in Cook sicher ein neues Niveau, aber das geschah nicht über Nacht, sondern auf einem langen Weg. Außerdem führte die Entwicklung des Pflanzenanbaus in Cook nicht zu umfassenden Veränderungen. Nicht jeder übernahm sofort den Pflanzenanbau und erst später im Holozän wurde er zu einem dauerhaften Fixpunkt der Wirtschaft Neuguineas. Ich arbeitete mit einem Wissenschaftlerteam an der Fundstätte Kiowa, die in Umwelt und Höhenlage dem Sumpf von Cook gleicht. Dort konnten wir zeigen, dass die Bevölkerung nur gut 100 Kilometer weiter vor 12.000 bis 500 Jahren weiterhin Opossums, Kletterbeutler und Baumkängurus jagte, während man in Cook zur gleichen Zeit die Lebensmittelproduktion entwickelte und intensivierte. Offensichtlich erkannten also nicht alle im Hegen und Pflegen ganz bestimmter Pflanzen die revolutionäre, welterschütternde Idee, für die wir sie heute halten. Die Menschen, die aus einem der Nachbartäler die neuen Experimente in Cook beobachteten, waren offensichtlich nur allzu gern bereit, die Wälder in ihrer Umgebung weiterhin großflächiger durch Brandrodung zu formen, Nüsse zu sammeln und Waldtiere auf die gleiche Weise zu jagen, die sie, wie wir in Kapitel 6 erfahren haben, überhaupt erst in die Lage versetzt hatten, in dieser tropischen Region Fuß zu fassen. Wir halten die Landwirtschaft oft für eine Zwangsläufigkeit, für eine Entwicklung, auf die alle Menschen erpicht waren, nachdem man sie einmal erfunden hatte. Hier, im tropischen Neuguinea, war sie jedoch nur einer von vielen Wegen, eine Landschaft zu nutzen, die schon seit Jahrtausenden zuverlässig für die Ernährung der Menschen gesorgt hatte. Seit dem frühen Holozän, vor etwa 11.700 bis 8.200 Jahren, begannen mehrere Gesellschaften in tropischen Wäldern Landbau zu betreiben. Diese Tätigkeit sollte einige der wichtigsten Grundnahrungsmittel dieses Planeten hervorbringen. Mais ist heute das weltweit meistproduzierte Getreide und bildete lange die Grundlage für viele der immer komplexer werdenden Gesellschaften mit steigender Bevölkerungsdichte, die während des Holozäns in ganz Amerika auf der Bildfläche erschienen. Der Mais gilt zwar häufig als ideal an trockene Verhältnisse angepasste Nutzpflanze, von der wir uns auch an der Schwelle zu von Dürre geprägten Weltuntergangsszenarien noch ernähren könnten, aber wie Dolores Piperno, Professorin am Smithsonian Tropical Research Institute und Smithsonian National Museum of Natural History gezeigt hat, liegen seine Ursprünge eigentlich in den warmen, saisonalen Feuchtwäldern Mexikos. Traditionell wird die Domestizierung des Maises anhand verkohlter Maiskolben, die man unter idealen Erhaltungsbedingungen in den semiariden Hochebenen von Oaxaca gefunden hat, auf die Zeit vor 6000 Jahren datiert. Ähnlich wie Kürbisse und Bohnen. Die Maiskolben stellen aber mit ziemlicher Sicherheit nicht die ersten Kulturformen von Mais dar, und in den feuchteren Regionen, in denen ihr wilder Vorfahre bekanntermaßen zu Hause war, bleiben ähnliche Überreste einfach nicht erhalten, sagte mir Dolores.